Das neueste Dissidentenprojekt ist eine Oper mit dem beziehungsreichen Titel »Das Gedächtnis des Wassers«. Das Werk wird beim Internationalen Donaufest 2000 mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm uraufgeführt. Diesmal gilt das Interesse des heute 52-jährigen Musikethnologen Uwe Müllrich seinem eigenen Land. Wenn ich es in ganz kurze Worte fassen will, ich bin 3 Monate die Donau entlang gereist und habe alles aufgenommen, was dort klingt und singt entlang der Donau, also das Wasser, das Rauschen, die Natur, wie die Städte klingen, wie die Menschen reden, habe bei vielen Rundfunkanstalten in den Archiven gewühlt, habe interessantes historisches Material auch gefunden, zum Beispiel wie unser ehemaliger Kanzler Hitler da irgendwie wahnsinnig einen vom Leder zieht über die germanische Lebensader. In Linz war das eine Rede, die hielt er nach dem Anschluss Österreichs und Germanen und erzählt halt unheimlich ein. Im Hintergrund hat man auch noch Herrn Stoiber, der einen erzählt, dass er sich gegen eine durchraste Gesellschaft in Bayern wendet und die singen also beide. Mit Hilfe der neuen Computertechnologie konnte man diese gesprochenen Sätze, dabei will ich den Stoiber nicht beileibe nicht jetzt auf eine Stufe setzen mit Hitler. Also da muss ich mich entschuldigen, aber ich fand den Satz schon ein bisschen eine Entgleisung, weil im Hintergrund singt der Prager Karlschor, 80 Sänger, singen die 92 Namen der Völkerschaften, die bereits im Gebiet von Bayern unter anderem gelebt haben. Ich will die gar nicht alle aufzählen, Rugier, Markomannen, Magyaren, Awaren und so weiter und so fort. Boah, ja, es wird zu weit führen. Aber jedenfalls melden die sich alle zu Wort und führen diese beiden Politiker einfach ad absurdum. Also diese Ebene ist da sehr wohl drin. Wir nennen das ganze Ding eine dokumentarische Oper, weil diese Computerebene drin ist. Dann ist ein Chor dabei, wie gesagt bis zu 80 Sängern und ein etwa 50 bis 60-köpfiges Symphonieorchester und die Dissidenten. Und das ist ein sehr anspruchsvolles Projekt, was uns seit 3 Jahren beschäftigt und nächstes Jahr in Ulm am 15. Juli in Deutschland seine Uraufführung hat. Das kann man sich auch im SWR dann live anhören und da wird es auch viel Fernsehen und viel Brimborium drum geben. Schon zu Beginn ihrer Karriere hatten die Dissidenten den Computer als Musikinstrument benutzt. Heute gelten sie in den USA als Pioniere des Internet. Ihre Homepage www.exil.de bietet Fans neben Fotos und Tourplänen auch die Möglichkeit, mit den Dissidenten in Verbindung zu treten. Wir fingen natürlich schon Anfang der 80er an, so mit den ersten Computerprogrammen, Sequenzerprogrammen, so auf Commodore, später Atari. Mittlerweile sind wir auf großen Macs unterwegs, den Computer als ein Musikinstrument zu benutzen und ich glaube, dass wir mittlerweile auf dieser, ich nenne es immer virtuellen Ebene der Musik, dass wir da ein größeres Publikum haben als jetzt irgendwo live in Clubs, also Leute, die sich bei uns MP3 runterladen und sowas. Also da glaube ich, dass wir da viel eher eine Pionierrolle einnehmen als jetzt Weltmusik. Ich möchte die Besetzung von Live in Europe ist auch erstmalig ich möchte sagen, nicht an so ein Projekt gebunden, sondern da haben wir auch den ganzen verschiedenen Projekten einzelne Musiker zusammengesucht, die jetzt sozusagen was Globales machen. Also die normalerweise brasilianisch sprechende Sängerin singt ebenso auf Hindi oder Tamil und Arabisch wie der Araber auf Brasilianisch und oder auch Englisch. Es geht alles hin und her. Damit haben wir uns in Amerika halt den Ruf als die Internetband erworben. Was mir auch besser gefällt als dieser fragwürdige Begriff Weltmusik.